Ich wusste nicht mehr weiter, als ich mich damals verlor. Die Rache mir geschworen und nun steh ich kurz davor, meine Hände einzutauchen in das pure Rot aus deinem Hals fließt es in Ström, als die Klinge dich durchbohrt. Aufgelauert und entführt hab ich dich kurz zuvor. Echt krass kommst du dir vor, doch du bist es leider nicht. Meine Klinge, die dich trifft in deinem Hals oder Genick. Ich bin nicht Herr meiner Sinne, wenn der Teufel mich besitzt. Mit einem Lächeln im Gesicht wirst du langsam aufgeschlitzt. Sie wandert quer durch deinen Körper, erst vor und dann zurück, bevor der Tod für dich eintritt. Bekommst du eine Spritze, die dich noch am Leben hält? Dein Leiden endet nie. Teuflische Seele, tötet teuflisches Sein. Teuflisches Leben nimmt der Teufel dich ein. Er ist gefangen im Blutrausch und das Töten hört nie auf. Gefangener meiner selbst will der Teufel nicht mehr raus. Teuflische Seele, tötet teuflisches Sein. Teuflisches Leben nimmt der Teufel dich ein. Er ist gefangen im Blutrausch und das Töten hört nie auf. Gefangener meiner selbst will der Teufel nicht mehr raus. 223 Knochen brech ich dir und 650 Muskeln, die du noch verlierst. Jede Verbindung wird getrennt, am Ende bist du dann kein Mensch. Nur ein Klumpen Fleisch, den selbst die Mutter nicht erkennt. Ich mache Fotos von der Tat für mich zur Erinnerung. Auf einem Internetportal stelle ich sie zur Verfügung. Und jeder, der es mag, kann für den Anblick bezahlen. Die Leiche liegt in meinem Bad, Gedanken abnormal. Ich will dich töten und das schon seit vielen Jahren. Leblos liegst du da und ich habe es getan. Mit der Klinge von dem Stahl bohre ich tief in dein Fleisch. Der Schmerz ist eine Qual, die dich innerlich zerreißt. Teuflische Seele, töte teuflisches Sein. Teuflisches Leben nimmt der Teufel dich ein. Er ist gefangen im Blutrausch und das Töten hört nie auf. Gefangener meiner selbst will der Teufel nicht mehr raus. Teuflische Seele, töte teuflisches Sein. Teuflisches Leben nimmt der Teufel dich ein. Er ist gefangen.